Jetzt kommen wir zu Hud a.s. Hud a.s. wurde, also Allah subhanahu wa ta'ala sandte ihn zu dem Volk von Aad. Allah sandte ihn zu dem Volk von Aad. Die Aad lebten in Al-Ahqaf, was so viel bedeutet wie Sanddünen. Sanddünen, yani. Die Aad lebten in Al-Ahqaf. Und das ist auch erwähnt in Sura Al-Ahqaf. Und das ist in Jemen. Sie lebten im Gebiet von Hadramaut und sie beteten, wali'audhu billah, Götzen an. Sie lebten in Jemen, also das ist ein Gebiet in Jemen, im Gebiet von Hadramaut und beteten Götzen an. Die Aad waren riesig, also körperlich waren sie sehr groß und sehr kräftig. Allah sagt in Surah 7, Vers 69, und euch ein Übermaß an körperlichen Vorzügen gab. Und Hud a.s. sagte zu ihnen, Surah 26 bis 132 bis 134, und fürchtet denjenigen, der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst. Der euch unterstützt hat mit Vieh, also mit Tieren, und Söhnen und Gärten und Quellen. Und Surah 6, Vers 26, Surah 26, Vers 128 bis 131. Baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel? Also, baut ihr denn auf jeder Anhöhe ein Wahrzeichen und treibt ein sinnloses Spiel und nehmt euch Bauwerke in der Hoffnung, auf dass ihr ewig leben würdet, und wenn ihr zupackt, packt ihr gewalttätig zu? Und Allah sagt in Surah 7, Vers 65, und wir sandten zu Aad ihren Bruder Hud, alles klar. Was war die Botschaft von Hud a.s.? Und das haben wir schon bei den Anbiya vorher gesehen, was die Botschaft der Anbiya ist. Allah sagt in Surah 11, Vers 50, O mein Volk, dient Allah. Keinen Gott habt ihr außer ihm. Ihr ersinnt ja nur Lügen. Also, was war seine Botschaft? Der Tawhid. Also der Aufruf zum Tawhid. Und Surah 11, Vers 52. Und O mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung. Hierauf bereut vor ihm, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen und kehrt euch nicht als Übeltäter ab. Was war die Antwort vom Volk von Hud a.s.? Was haben die Aad ihn geantwortet? In Surah 11, Vers 53 sehen wir die Antwort. Sie sagten, O Hud, du hast uns keinen klaren Beweis gebracht. Wir wollen nicht unsere Götter auf dein Wort hin verlassen und wir werden deinetwegen nicht gläubig werden. Und Surah 26, Vers 123. Die Aad bezichtigten die Gesandten der Lüge. Die Aad bezichtigten die Gesandten der Lüge. Wie viele Gesandte haben die Aad bekommen? Nur einen. Ihm wurde nur einer gesandt. Yani Hud a.s. Aber Allah erwähnt die Gesandten. Warum? Warum die Art bezichtigten die Gesandten der Lüge? Warum das? Weil, wenn du einen Gesandten ablehnst, ist es so, als ob du alle ablehnen würdest, weil ihre Botschaften alle gleich sind. Aber wir haben ja gesehen, Botschaft von Nuh a.s., von Hud a.s. und von den anderen Propheten, ihre Botschaft ist der Tawhid. Sie sind gesandt von Allah. Und wenn man also einen davon ablehnt, lehnt man alle ab, weil sie sind alle mit derselben Botschaft gekommen, Jene. So, und das sind unsere Da'iyas häufig, unsere Duat, also diejenigen, die predigen oder die Leute zum Islam rufen. Die Art bezichtigten Hud al-Islam, dass er verrückt ist. Also die haben gesagt, du bist verrückt. Und das ist ja eine normal unter diesen Leuten. Surah 11, Vers 54. Wir können nur sagen, dass einige unserer Götter dich mit etwas Bösem heimgesucht haben und beschuldigten ihn, schwachköpfig und ein Lügner zu sein. Also, dass er verrückt ist und ein Lügner ist. Surah 7, Vers 66. Wir sehen dich wahrlich in Torheit befangen. Und wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. So, wie haben die Art gelebt? Die Art, sie lebten verschwenderisch in Luxus und akzeptierten keinen Menschen. Surah 23, Vers 33 bis 34. Und die führende Schar aus seinem Volk, die ungläubig war und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärte und der wir im diesseitigen Leben üppigen Wohlstand verliehen hatten, sagte, dieser ist nur ein menschliches Wesen wie ihr, das von dem isst, was ihr esst und von dem trinkt, was ihr trinkt. Also die haben keinen Menschen als Gesandten akzeptiert. Ja, ne? Wenn ihr einem menschlichen Wesen euresgleichen gehorcht, dann werdet ihr fürwahr Verlierer sein. Und sie glaubte nicht an die Wiederauferstehung. Die Art glaubte nicht daran, dass sie wieder auferstehen werden. Surah 23, Vers 35 bis 38. Verspricht er euch etwa, dass ihr, wenn ihr gestorben und zur Erde und Knochen geworden seid, wieder hervorgebracht werdet? Weit, weit entfernt ist das, was euch versprochen wird. Es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben und wir leben und wir werden nicht auferweckt. Er ist nur ein Mann, der gegen Allah eine Lüge ersonnen hat und wir wollen ihn nicht glauben. Wir beenden hier inshallah und machen das nächste Mal weiter. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wir sind angekommen bei Qasas al-Anbiya, die Geschichten der Propheten, beim zweiten Teil. In diesem Vortrag machen wir inshallah die Geschichte von Adam a.s. bis Hud a.s. Und Na, wir fangen an mit einem Hadith, der sahih ist, der authentisch ist. Als Allah Adam a.s. schuf, strich er über seinen Rücken und da kamen seine Kinder raus und hatten Licht zwischen ihren Augen und einer hat besonders geleuchtet. Einer von diesen Kindern Adams hat besonders geleuchtet und das war Dawud a.s. Adam a.s. fragte Allah, wie lange lebt er? Also wie lange wird sein Leben andauern? Allah sagte ihm, 60 Jahre. Adam a.s. gab ihm 40 seiner Jahre. Also Adam a.s. lebte er 1000 Jahre. 1000 minus 60, also 940. Als der Tod nun zu Adam a.s. kam, sagte Adam, ich habe noch 40 Jahre. Und danach wurde er an Dawud a.s. erinnert und Adam a.s. hat das geleugnet. Also Adam a.s. hat geleugnet, dass er ihm 40 seiner Lebensjahre gegeben hat. Und so leugneten, oder beziehungsweise, und so leugnen auch seine Nachkommen. Und Adam a.s. vergaß und seine Kinder vergessen. Und er machte Fehler und seine Kinder machen Fehler. Also Kinder sind eine wir. Also das Wort El-Insan, was mit Mensch übersetzt wird, ist vom Wort Nisyan. Was bedeutet Nisyan? Nisyan, Nesie. Also Nesie, yani vergessen. Der Mensch ist vergesslich, yani. Adem a.s. hat, also er hat nicht mit Absicht gelogen, sondern er hat vergessen. Wie zum Beispiel? Ich mache mit einem Bruder etwas aus und ich verspreche ihm das und das. Und nach 3 Jahren kommt er zu mir und er sagt, ja, Achi, du hast mir vor 3 Jahren versprochen, dass du das und das machen wirst oder mir geben wirst oder sonstiges. Und dann sage ich, nein, ich habe dir nie ein Versprechen gegeben. Ich leugne dieses Versprechen. Warum? Weil ich habe es vergessen. Genauso war das bei Adem a.s. Er hat dieses Versprechen oder diese Aussage von ihm hat er vergessen, yani. Auf jeden Fall, Adem a.s. ist verstorben und danach haben die Engel ihn gewaschen und ihn begraben. Das war die Geschichte von Adem a.s. Und jetzt gehen wir zu dem nächsten Propheten, der heißt Schir a.s. Schir a.s. wird nicht im Koran erwähnt, aber in der Sunna. Also Schir a.s. wird nicht im Koran erwähnt, aber er wird in der Sunna erwähnt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah offenbarte 104 Schriftrollen. 50 davon für Schir a.s. Also, Allah offenbarte 104 Schriftrollen, 50 davon für Schir a.s. Und manche Gelehrte meinen, er sei ein Sohn Adams, also ein direkter Nachkomme. Ja, wir sind ja alle Kinder Adams, also, aber sie meinen halt, er ist ein direktes Kind von ihm. Und Adam gab ihm die Verantwortung über die Menschen. Das ist die Aussage von manchen Gelehrten. Und über Schir a.s. ist nicht viel bekannt. Und deswegen gehen wir jetzt auch schon wieder zum nächsten Propheten rüber. Und das ist Idris a.s. Über Idris a.s. haben wir auch nicht so viel Information. Und Idris a.s., er kam nach Schir a.s., Wallahu a'lam. Er kam nach Schir a.s., Wallahu a'lam. Die meisten der Gelehrten sagen, er ist ein Prophet zwischen Schir und Nuh a.s. Also die meisten der Gelehrten sagen, er ist ein Prophet zwischen Schied und Noah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu ist der Ansicht, dass Idris a.s. derselbe Prophet wie Ilyas ist. Also Idris, Ilyas ist genau derselbe Prophet, aber Ibn Mas'ud ist der Einzige, der diese Meinung vertritt, der diese Ansicht vertritt, dass Idris a.s. Ilyas a.s. ist. Also dass die gleichen sind. Dass Ilyas und Idris ja eine und dieselbe Person sind, aber er ist alleine in dieser Ansicht. Ja, nur Ibn Mas'ud vertritt diese Ansicht. Und Allah sagt in Sura 19, Vers 56 bis 57. Und gedenke im Buch Idris, er war ein Wahrhaftiger und Prophet, und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam traf Idris alaihi wasallam im vierten Himmel bei Isra wal Mi'raj. Und das ist sahih. Ja, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte ja die Isra wal Mi'raj, ja, diese Himmelsreise. Und im vierten Himmel traf er Idris alaihi wasallam. Warafa'nahu makanan aliyya. Und wir hoben seine Stellung zu einem hohen Ort empor. Ja, der vierte Himmel. Taib. Das war es dann auch schon mit Idris a.s. Jetzt kommen wir zu einer längeren Geschichte. Und das ist die von Nuh a.s. Nuh a.s. war der erste Gesandte. Nuh a.s. war der erste Gesandte für die Menschen. Rasulullah s.a.w. sagt in Bukhari, zwischen Adam und Nuh waren 10 Qarn. Zwischen Adam und Nuh waren 10 Qarn. Was ist Qarn? Ja, eine entweder Generation oder 100 Jahre, alles Muslime. Ja, zwischen Adam und Nuh a.s. waren alles Muslime. Zwischen diesen beiden Propheten waren alles Muslime. Und es waren 10 Qarn. Ja, entweder 10 Generationen oder 100 Jahre pro Generation, ja, 1000 Jahre. Das heißt, 1000 Jahre zwischen Adam und Nuh waren nur Muslime. Und ab Nuh a.s. begann der erste Schirk. Also der Schirk fing bei Nuh a.s. erst an. Bei Adam a.s. natürlich haben sich zwei Kinder, hat der eine Kind das andere getötet, aber dieses Kind war auch ein Muslim. Das waren beides Muslime. Aber der Schirk fing bei Nuh a.s. sein Volk an. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, und der Hadith ist in Bukhari, sie fingen langsam an, Sünden zu begehen. Und die Unwissenheit verbreitete sich. Aber sie hatten Tawhid. Also sie fingen langsam an, Sünden zu begehen. Und die Unwissenheit verbreitete sich, aber sie hatten noch den Tawhid. Die Rechtschaffenen wurden wenige. Dann kam Shaitan und sagte, wenn sie sterben, wer gibt euch Nasiha? Also Ratschlag. Wenn sie sterben, yani die Rechtschaffenen, wer gibt euch dann Ratschlag? Also hat der Shaitan ihnen eingeflüstert, dass sie Statuen von diesen rechtschaffenen Menschen erbauen. Damit immer, wenn sie die Statuen sehen, dass sie sich an diese guten Menschen erinnern und so zu den guten Taten angespornt werden. Wie in Surah Nuh erwähnt, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ und auch diese Gottheit dort erwähnt, وَدَّوْا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ. Diese waren rechtschaffene Menschen, diese in der Aya erwähnt, Suwa'a, Nasr und andere. Also sie bauten diese Statuen von diesen rechtschaffenen Menschen, damit sie sich an gute, ihre gute, an die rechtschaffenen Menschen erinnern und angespornt werden, gute Taten zu verrichten. Und dies ging dann einige Zeit lang so. Und danach starben einige Generationen und das und das. Und danach kam Shaitan wieder zu ihnen. Und danach hatten die diese Statuen in ihre Gebetsstätten eingebaut. Diese Statuen hatten die in die Gebetsstätten eingebaut, aber sie hatten sie anfangs nicht angebetet. Als erstes waren sie nur eine Motivation. Und danach langsam, langsam, weil der Shaitan arbeitet langsam, aber geduldig. Und danach, nach einer Generation, haben die den eigentlichen Grund vergessen, warum sie die Statuen überhaupt gebaut haben. Und da haben die gesagt, unsere Vorväter, unsere Älteren, unsere Vorväter haben diese Statuen angebetet. Und danach haben auch diese Leute angefangen, die Statuen anzubeten. Und so fing der erste Schirk in der Menschheitsgeschichte an. Und na, und Nuh war erst der Gesandte, wie wir erwähnt haben. Und das wissen wir vom Hadith über die Schafa'a, also über die große Schafa'a. Das ist ein sehr langer Hadith, der 2, 3 Seiten oder so geht, wo die Menschen Yawm al-Qiyamah zu den Propheten gehen werden und bitten werden, dass sie Allah bitten, dass er die Abrechnung starten möge. Und Nuh a.s. war einer der fünf Ulul al-Azm. Ulul al-Azm. Er war einer der fünf Ulul al-Azm. Was ist Ulul al-Azm? Das sind ja die fünf größten Propheten und er war einer davon. Wer sind diese fünf? Nuh, Ibrahim, Mohammed, Musa, Isa, alayhimus salam. Das waren die fünf Ulul al-Azm. So, jetzt kommen wir zu der Botschaft von Nuh a.s. Was war seine Botschaft? Seine Botschaft sehen wir in Surah 71, Vers 3. Er sagte: Dient Allah, die eine Macht Tawhid, und fürchtet ihn und gehorcht mir. So. Er ist also gekommen, um den Tawhid unter den Leuten zu verkünden und zu ihnen zu sagen, dass sie Allah fürchten sollen und dass sie ihm gehorchen sollen. Die Anbiya und die Rasul, die Propheten und Gesandte wurden geschickt, damit ihnen gehorcht wird. Und das ist Tahkim al-Sharia. Also das war die Botschaft und das ist die Botschaft von allen Propheten. Und jetzt kommen wir zu den Methoden. Also welche Methoden nutzte er für seine Da'wah? Welche Methoden nutzte Nuh a.s. für seine Da'wah? In Surah 71, Vers 5, er sagte: Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen. Ja, tags und nachts hat er Da'wah gemacht. Er war also ein Da'ir, der sehr viel beschäftigt war mit der Da'wah. Danach in Surah 71, Vers 8. Hierauf richtete ich an sie den Ruf dann öffentlich. Das heißt, er hat Da'wah Tag gemacht, Nacht gemacht, öffentlich gemacht. Und jetzt zur nächsten Ayah, Surah 71, Vers 9. Hierauf sprach ich zu ihnen offen und ganz im Geheimen. Also hieran sieht man, man sollte jede Möglichkeit zur Dawa nutzen. Internet, Bücher, Flyer, allgemein alles hier, ne, was man zur Dawa nutzen kann. Und in Sura 71, Vers 6, Nuh sagt, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht bestärkt. Ja, umso mehr Dawa er gemacht hat, umso mehr entfernten sie sich, sein Volk. Und sogar so weit, dass in Sura 71, Vers 7 erwähnt wird: Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und verhielten sich sehr hochmütig. Ja, der Nuh alaihissalam machte Dawa und die haben sogar angefangen, ihre Finger in ihre Ohren zu stecken, damit die die Dawa nicht hören müssen. Und Nuh alaihissalam erzählte den Leuten von der Tugend von Istighfar. Also Tugend, ja, von dieser, der, von den Vorzügen von Istighfar, ja, um Bitte um Vergebung. In Sura 71, Vers 10. Ich sagte: Bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend. Und Sura 71, Vers 11 bis 12. So wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Also wenn man Allah um Vergebung bittet und sein Tawhid annimmt, ihn gehorcht und so weiter, er schickt einem Baraka, er schickt einem Segen oder er segnet eine Person und sein Leben, yani. Und 950 Jahre machte er Dawa. 950 Jahre machte er Dawa. Und nur wenige nahmen den Islam an. Es waren hauptsächlich Arme und Schwache, die den Islam angenommen haben. Hauptsächlich Arme und Schwache, die den Islam angenommen haben. Und das ist allgemein so, yani. Und die Führer seines Volkes sagten, also die Führer sagten, Sura 11, Vers 27, da sagte die führende Schar-Gruppe, yani, aus seinem Volk, die ungläubig war: Wir sehen in dir nur einen Menschen unseresgleichen. Und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere Niedrigsten sind. Ja, unsere Schwächsten sind und so weiter. Und zwar ohne reifliche Überlegung. Also er sagt, also die Führer seines Volkes sagen, wir sehen, dass nur die Schwachen, die dir folgen und so weiter. Und auch der Hadith in Bukhari, wo Heraklius, also wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich weiß nicht, ob das in Bukhari ist, auf jeden Fall Heraklius, als er in Scham war, und Abu Sufyan auch, nahm Abu Sufyan zu sich und er fragte ihn über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihn einige Fragen gestellt und er fragte ihn, wer folgt ihm. Abu Sufyan sagte, die Schwachen und so weiter. Und Heraklius meinte dann, das ist die Gefolgschaft der Propheten sozusagen. Also die Armen, die Schwachen und so weiter. Und wenn man im Koran sieht man oft, dass Allah sagt, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Und es sprach die Führer, die Führer der Ungläubigen. Meistens immer die Führer der Ungläubigen. Warum? Wenn zum Beispiel ein Präsident ungläubig ist, dann ist es auch ein Großteil meistens oder viele seines Volkes. Warum? Weil er Autorität über sein Volk hat. Wenn zum Beispiel jetzt eine Person, die unbekannt ist, den Islam annimmt, dann bleibt der Islam vielleicht nur bei ihm oder geht auch zu seiner Familie rüber, indem er Dawa macht mit seinen Eltern, mit seinen Geschwistern, mit seinen Kindern, nehmen sie vielleicht auch den Islam an. Aber wenn jemand, der eine hohe Position besitzt, zum Beispiel ein König, er sagt vor laufender Kamera oder so, ich habe den Islam angenommen, der Islam ist die wahre Religion. Oder wenn zum Beispiel der Papst sagen würde, ich bin Muslim geworden, nimmt den Islam an, sonst landet ihr alle in der Hölle und so weiter. Wenn ein Papst das machen würde, dann würden wahrscheinlich viele konvertieren. Warum? Weil er in Autorität steht. Deswegen spricht Allah subhanahu wa ta'ala oft über die Führer im Koran, die führende Kuffar sozusagen. Taib. Und der andere Teil der Aya, und wir sehen bei euch keinen Vorzug gegenüber uns, vielmehr meinen wir, dass ihr Lügner seid. Also auch zu der Aya, oder zu der Stelle in der Aya, und wir sehen, dass nur die dir folgen, die unsere Niedrigsten sind, und zwar ohne reifliche Überlegung. Die sagen zum Beispiel, auch in heutiger Zeit, ja, ihr müsst erstmal studieren, erstmal lernen und so weiter. Aber Abu Bakr radiallahu anhu, als Rasulullah mit ihm Dauer gemacht hat, hatte die Wahrheit erkannt und er hat es sofort angenommen. Wenn du die Wahrheit siehst und sie als Wahrheit erkennst und sie ohne Zweifel die Wahrheit ist, warum zögerst du dann, diese anzunehmen? Und Sura 11, Vers 31. Und ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das Verborgene. Und ich sage nicht, ich sei ein Engel. Noch sage ich von denen, die eure Augen verachten, Allah werde ihnen niemals etwas Gutes zukommen lassen. Allah weiß am besten, was in ihrem Innersten ist, sonst gehörte ich wahrlich zu den Ungerechten. Und was sehen wir hier raus? Die meisten erwarten von ihren Führern, was? Dass sie reich sind. Die meisten erwarten von ihren Führern, dass sie reich sind, und so weiter und so weiter. Yani. Dasselbe auch wie bei Talut, alias, oder Rahimullah. Und nicht Nuh a.s. war derjenige, der aufgab, sondern sein Volk hat aufgegeben. Sura 11, Vers 32. Sie sagten, O Nuh, du hast bereits mit uns gestritten und dabei den Streit mit uns übertrieben. Bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Und sie haben ihm auch gedroht, Nuh a.s. Sura 26, Vers 116. Sie sagten, wenn du nicht aufhörst, O Nuh, wirst du ganz gewiss zu den Gesteinigten gehören. Also wenn du nicht mit deiner Dauer aufhörst, werden wir dich steinigen. Und was hören wir heute? Die wahrhaftigen Shuyuch und die Mujahideen und andere, die ihrem Manhaj folgen, wenn sie ihre Dauer machen, werden sie entweder eingesperrt oder getötet. Und das ist eine Sunna der Kuffar schon seit Anfang der Zeit sozusagen. Taib. Und in Sura Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte ihm dann Sura 11, Vers 36. Und Nuh wurde als Offenbarung eingegeben, niemand aus deinem Volk wird glauben, außer denen, die bereits geglaubt haben. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Also Nuh a.s. wurde offenbart, du kannst Dawah machen, aber von deiner Dawah wird keiner mehr Muslim. Also keiner wird den Islam mehr annehmen. Und danach fing an, Nuh a.s. fing dann an, Dua zu machen. Nuh a.s. machte dann Dua. Sura 37, Vers 75. Und Nuh rief uns ja bereits zu, welch trefflicher Erhörer sind wir, fürwahr. Und Sura 71, Vers 21. Nuh sagte, mein Herr, sie haben sich mir widersetzt und sind jemanden gefolgt, dem sein Besitz und seine Kinder nur den Verlust mehren. Und dann Sura 71, Vers 26 bis 27. Da ist dann Nuh a.s. seine bekannte Dua. Und Nuh sagte, mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Also das Dua von Nuh a.s. war: Mein Herr, lass auf der Erde keinen einzigen von den Kuffar übrig. Weil sie deine Diener in die Irre führen und sie kriegen Kinder mit sehr schlechtem Adab und beharrliche Kuffar. So. Und danach, Allah subhanahu wa ta'ala befahl Nuh a.s. den Bau des Schiffes, also seiner Arche, sagt man. Allah befahl Nuh a.s. Das Schiff zu bauen. Sura 11, Vers 37. Und verfertige das Schiff vor unseren Augen und nach unserer Eingebung. Und sprich mich nicht an zugunsten derer, die Unrecht getan haben. Sie werden ertränkt werden. Sura 11, Vers 38. Er verfertigte das Schiff, wobei jedes Mal, wenn eine führende Schar, Gruppe Jane, aus seinem Volk an ihm vorbeikam, sie über ihn spotteten, Jane, sie machten sich über ihn lustig. Er sagte: Wenn ihr über uns spottet, werden auch wir über euch spotten, so wie ihr jetzt über uns spottet. Warum haben sich diese Führer über ihn lustig gemacht? Weil er hat das Schiff direkt auf dem Land gebaut. Weit und breit war kein Meer oder kein See zu sehen. Er baut ja mitten auf dem Land ein Schiff. Und die haben sich darüber lustig gemacht, wie soll das fahren und so weiter. Und da haben sich über ihn lustig gesagt und Nuh a.s. hat denen dann geantwortet: Wenn ihr über uns lustig macht, werden wir auch über euch lustig machen, so wie ihr über uns jetzt über uns lustig macht. Taib. Und Sura 11, Vers 39. Dann werdet ihr noch erfahren, über wen eine Strafe kommen, die ihn in Schande stürzt, und über wen eine beständige Strafe hereinbrechen wird. Jetzt ist Sura 11, Vers 40 bis 49. Sura 11, Vers 40 bis 49. So ging es, bis unser Befehl kam und der Ofen brodelte. Wir sagten: Lade darin von jeder Art zwei, ein Paar und deine Angehörigen, außer demjenigen, gegen den das Wort vorher ergangen ist, und diejenigen, die glauben. Mit ihm glaubten aber nur wenige. Und die Überlieferungen sagen, zwischen 7 bis 80 Gläubige. Also Nuh a.s. waren nur zwischen 7 bis 80 Gläubige mit ihm. Und er sagte: Steigt hinein, im Namen Allahs, erfolge seine Fahrt und seine Landung. Mein Herr ist fürwahr allvergebend und barmherzig. Er fuhr damit inmitten von Wogen wie Berge. Also es hatte Wellen wie Berge. Nuh a.s. rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt: O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen. Er sagte: Ich werde auf einem Berg Zuflucht suchen, der mich vor dem Wasser schützt. Er sagte: Es gibt heute nichts, das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für den, dessen er sich erbarmt. Die Wogen trennten sie beide und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt wurden. Also Nuh a.s., sein Sohn oder einer seiner Söhne, wurde da ertränkt, ist dort auch gestorben. Und es wurde gesagt: O Erde, schlucke dein Wasser, O Himmel, halt ein. Das Wasser nahm ab und die Angelegenheit war entschieden. Es saß auf dem Berg Judi auf und es wurde gesagt: Weg mit dem ungerechten Volk. Und Nuh rief zu seinem Herrn, er sagte: Mein Herr, mein Sohn gehört doch zu meinen Angehörigen. Und dein Versprechen ist die Wahrheit und du bist der Weiseste derer, die richten. Allah subhanahu wa ta'ala lehrte Nuh die Bedeutung von Familie. Weil jedes Wort hat in der Scharia sozusagen seine eigene Bedeutung. Zum Beispiel Taqwa. Man sagt auf Deutsch Gottesfurcht. Was bedeutet Gottesfurcht? Das bedeutet, dass man die Pflichten Allahs durchführt, also seine, was er einem befohlen hat, durchführt und von seinen Verbietungen oder von den Dingen, die er verboten hat, sich davon entfernt, die zu begehen. Und was ist die Bedeutung von Familie in der Scharia? Bindung von Iman. Dein Bruder ist dein Bruder im Islam. Und wenn jemand von deinem Land ist, aber er ist ein Käfer, dann ist er nicht dein Bruder. Okay? Und weiter geht's, Surah 11, Vers 46. Also es sind die ganze Zeit diese 11, Vers 40 bis 49. Wir sind jetzt bei 46 der Ayah. Allah sagte, O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Er gehört nicht zu deiner Familie. Das ist sein Sohn, Nuh a.s. sein Sohn. Aber Allah sagt, das ist nicht dein Sohn. Warum? Weil dieser Mensch ist ein Käfer. Deswegen sagt Allah, er gehört nicht zu deiner Familie. Er ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. So bitte mich nicht um etwas, wovon du kein Wissen hast. Ich ermahne dich, nicht zu den Toren zu gehören. Nuh a.s. er sagte, Mein Herr, ich suche Schutz bei dir davor, dass ich dich um etwas bitte, wovon ich kein Wissen habe. Wenn du mir nicht vergibst und dich meiner nicht erbarmst, werde ich zu den Verlierenden gehören. Es wurde gesagt, O Nuh, steige herunter in Frieden von uns und mit Segnungen über dich und über Gemeinschaften von denen, die mit dir sind. Es gibt aber auch Gemeinschaften, in denen wir einen Nießbrauch geben werden. Hierauf wird ihnen schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Diese Nachrichten gehören zu den Nachrichten vom Verborgenen, die wir dir als Offenbarung eingeben. Du wusstest sie zuvor nicht, weder du noch dein Volk. Sei nun standhaft, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Was ist hier die Ibra? Yani die Bedeutung oder der Grund. Der Grund dieser ganzen Geschichte von Nuh a.s. ist diese Ayah, also diese 49. Ayah. Fasbir. Also sei standhaft. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sandte den Koran nach und nach zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn zu festigen. Und er erzählte ihm die Geschichten von den vorherigen Gesandten, damit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sieht, wie die Dauer gemacht haben, ein Vorbild oder auch gerne, dass er nicht der Einzige war, der diese Sachen durchgemacht hat, sozusagen. Also Nuh a.s. haben wir gelernt jetzt, Alhamdulillah, mit Allah seiner Gnade haben wir das gelernt, er hat 950 Jahre Dauer gemacht. Er hat Dauer gemacht, tags, nachts, offen und geheim. Er hat sogar mit den Leuten einzeln geredet. Und er hat lange Dauer gemacht, und es haben nur wenige angenommen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fasbir, sei nun standhaft, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Und wenn wir beobachten, die Anbiya hatten ein schweres Leben. Sie machten Dauer, wurden bedroht, wurden abgelehnt. Aber am Ende hieß es immer, wal 'aqibatu lil muttaqin. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen.